Hansa-Ding. Club-Ding mit Florian. Einen schönen Montagabend. Hier ist das Club-Ding, die Sounds of the Underground für euch in the Mix. Die meisten werden ihn spätestens durch seinen 2014 überaus erfolgreichen Remix von Bastis Pompeji kennen. Audien ist heute zu Gast bei uns in the Mix. Und wir starten gleich rein mit Jaka und Rotik Coming Down. Das ist brasilianischer DJ-Kollege. Die verschmelzen Elemente von Tech und Melodic House in ihren tiefen, schönen, wummernden Bässen, rhythmischen Synthesizern mit geilen, dreamy Vocals. Ergebnis ist mega energiegeladen und wird toll. Und wir starten rein mit einer very house-lastigen Sendung heute mit der Queen of Deep House, Nora Ampur, Alternate Destiny im Club-Ding jetzt für euch. Am Mikrofon ist der Florian. Servus. Unser Ding. Unser Ding. Club-Ding. Jeden Montag ab 22 Uhr. Black Circle mit Bobby Fallon und Reasons. Ja, ja, Olivers Remix hat Reasons in einen schönen Peak-Time-Song verwandelt, der nichts von seiner Schärfe einbüßt und absolut die Energie auf der Tanzfläche erhöht. Das Original war die erste Veröffentlichung auf L.I. Need von einem anderen Künstler als Oliver und Meilenstein. Ilke Klein und Transmission, jetzt für euch im Clubding und danach Alex Breitling mit Storm. Nach seiner Lil-EP im letzten Jahr kält der deutsche Produzent Alex Breitling mit seiner Zweitrack-EP Storm zu Purified Records zurück. Und mit dem Titeltrack eröffnet er ein schönes, tiefgründiges Arrangement. Geile Vocals, ist absolut tolle Sache. Gleich für euch im Clubding. Unser Ding. Unser Ding. Clubding. Jeden Montag ab 22 Uhr. Ding. Club-Ding. Club-Ding. We'll be right back. Así. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, aquí la vamos a montar, tra, tra, vamos a montarla, tra, tra, vamos a montarla, tra, tra, vamos a montarla, pónteme de espalda, ahí, ahí, así, aquí la vamos a montar, ahí, ahí, así, aquí la vamos a montar. Dile a ella que me lo ponga para atrás. Die Messlatte für seinen Song im Vorfeld schon hochgelegt. Er hat gesagt, this is one of the hardest drops of the year. Anfang der Woche hat er das bei einem Post geschrieben. Und er hat wirklich diesen Song aus dem Jahr 2017, der zuletzt in der viralen Sphäre durch die AI-Challenge über 3,4 Milliarden Mal verwendet wurde, in einen absoluten Hit verwandelt. In seinem Rework hat er den Latin Urbano Track in einen Latin Housebanger verwandelt. Das war geil, oder? Jetzt bei euch Gizza DJs Revolta, zeitlose EP von dem italienischen Duo, gemeinsam mit Label Big Kuna Effect. Aufregender Break, exklusiver farbenfroher Drop, geiles Ding gewesen. Und Christine Velvet mit Maximum Respect haben wir auch noch gleich für euch. Das ist ein UK Garage Inspired House Jam. Schöne rougher Bassline, die nach 1 Minute 57 einsetzt, die füllt die Tanzflächen. Und eure Freude gleich im Club-Ding. Ding. Club Ding. Live Mix.

Ihr habt gerade Sound gehört von Division Big Fat mit Odyssey, außerdem True Topaya und Greta Levska mit Lights Off, Pagano, Pulma und Rafael Serrato, ID, Katapult, solider Ohrwurm. Und eine 80er Rave-Nummer mit tollen Synthesizern ist richtig geil geworden, oder? Jetzt bei uns. Unsere Special-Stunde. Eine Stunde lang ein DJ in the Mix. Von dem Remix von Bastet Pompeii kennt ihr ihn. Audien ist zu Gast bei uns heute Abend. Er kommt aus den USA, ist DJ und Producer. Vor allen Dingen so ein bisschen im Progressive House-Gefilde zu verorten und hat dort eine besondere Vorliebe für Uplift-Melodien. Er sagt über seine Kunst: Ich erfinde das Rad nicht neu, aber ich akzentuiere die Kunst, die ich seit fast einem Jahrzehnt geschaffen habe. Wird geil. In der nächsten Stunde für euch in the Mix im Clubding. Down in the city that we love. Great.

Tell you, I've been always broken, but

fish through the wall. It's all in the. Mix. I feel the wind move, you breathe the same air.

Sometimes I'm not